Warum? Ich habe gehofft, Sie würden sich angesichts dieser Anklageschrift doch etwas schämen. Schämen? Weshalb? Ich will mich gerne schämen. Ich bin sogar entschlossen, mich zu schämen, denn ich fühle ernstlich, dass der Augenblick dafür gekommen ist. Aber vorher möchte ich genau wissen, warum. Ich habe gehofft, Sie würden endlich einsehen, wie schal und leer Ihr vergnügtes Leben ist. Das Vergnügen ist niemals schal. Zumindest nicht in den Augenblicken, da man es genießt. Glaubst du, ich hätte der Schönheit mehr Ehre angetan, wenn ich in Griechenland die Tempel besucht hätte? Manche dieser Frauen waren schöner als alle Statuen, falls dieses Detail dich trösten kann. Es ist ein seltsamer Widerspruch, dass Sie von dieser schändlichen griechischen Periode eine Sammlung von Gedichten mitgebracht haben. So rein und so sehr mit Herzblut sind seit Apollinaire keine geschrieben worden. Ganz Paris bejubelte in Ihnen die Hoffnung der jungen Generation. Kaum 3 Monate, nachdem Ihr Band herausgekommen war und sich 2 junge Mädchen in der Provinz vor lauter Bewunderung umgebracht hatten, erklärten Sie sich bereit, für die neue Revue des Casino de Paris die Texte zu schreiben. Wir wollen doch nicht alles durcheinander werfen, ja? Diese beiden jungen Mädchen waren vermutlich dumme Gänse. Und ich habe viel früher als meine Kritiker eingesehen, dass ich kein Genie bin. Außerdem konnte das Herzblut meiner Gedichte leider nicht meinen Namen auf den Wechseln auslöschen, die ich unterschrieben hatte. Und dann, ich kann nichts dafür, aber ich liebte die Atmosphäre im Casino de Paris. Ah, wie hieß sie doch schon? Du hast doch die Liste. Diese kleine englische Tänzerin. Berenice Smith. Berenice. Siehst du, ein wenig habe ich mich doch bemüht, dass alles schön literarisch bleibt. Kein Mensch ist ja so schlecht wie sein Ruf. Meine Mutter hat sie geliebt. Sie hätten aus diesem zersplitterten Leben eine einzige große Liebe machen können. Glaubst du, ich hätte deine Mutter verlassen, wenn ich sie geliebt hätte? Die Liebe ist ein Geschenk Gottes. Ich weiß es zwar nur vom Hörensagen, aber kein Mensch würde dieses Geschenk zurückweisen. Ich habe deine Mutter nicht geliebt. Du hast eine Menge Geld ausgegeben, um das zu erfahren. Aber wenn wir geheiratet und dich gemeinsam aufgezogen hätten, so hättest du es wahrscheinlich noch viel eher erfahren und noch viel teurer dafür bezahlt. Sie sind ein Unmensch. Und du? Liebst du Marguerite? Mit aller Kraft und für immer. Dann weißt du nichts von deinem Glück. Im Himmel ist ein Platz schon reserviert und du hast von vornherein ein Anrecht auf die Hochachtung deiner Mitmenschen. Da höre ich die riesige Tür von Mastus riesigem Wagen. Im Handumdrehen hatte dein Vater dein Mädchen wieder herbeigezaubert. Nun nimm dich aber zusammen und sei vor allen Dingen nicht langweilig. Das ist das Einzige, was sie uns nie verzeihen. Es ist mir gleichgültig, ob ich langweilig bin oder nicht. Das glaube ich dir, Fabrice. Aber ihr ist es nicht gleichgültig. Hier ist das gewünschte Mädchen, Monsieur Le Gort. Es will übrigens nichts mehr von deinem Sohn wissen. Warum hast du nicht auf mich gewartet, Marguerite? Warum bist du hinaufgegangen, Fabrice? Ich hatte dir doch gesagt, wenn du hinaufgehst, liebst du mich nicht und ich will dich nie mehr wiedersehen. Ich habe es dir noch nachgerufen, während du geläutet hast. Und du hast getan, als hättest du es nicht gehört. Und da habe ich die Tür weit aufgemacht und einen Fuß aufs Pflaster gesetzt. Du wirst wohl nicht behaupten, ich hätte das hinter deinem Rücken getan. Du hast dich nämlich umgedreht. Ich habe gedacht, du tust nur so. Auch ich habe gedacht, du tust nur so. Aber die Haustür ging auf und du warst verschwunden. Ich habe sogar geglaubt, du würdest dahinter warten, um mir Angst zu machen. Und ich habe bis 150 gezählt. Warum bis 150? Im Allgemeinen brauche ich nur bis 100 zu zählen, bis du nachgibst. Aber in diesem Fall dachte ich, ist das vielleicht zu wenig. Dann hätte ich vielleicht bis 1000 zählen sollen. Wofür hältst du mich eigentlich? 150. Das ist deine Liebe. Ein Mädchen, das mich liebt, hätte überhaupt nicht gezählt. Übrigens habe ich noch ein zweites Mal bis 150 gezählt, wenn du es wissen willst. Und erst noch sehr langsam. Eine Frau, die liebt, ist ja so feige. Aber als ich gemerkt habe, dass du nicht mehr herauskommst, habe ich dir diesen Brief geschrieben und bin allein nach Hause gegangen. Mitten in der Nacht. Und ich hatte keinen Sou bei mir. Marguerite, wie konntest du denn? Rühr mich nicht an mit deinen entsetzlichen Mörderhänden. Aber ich habe meinen Vater ja gar nicht umgebracht. Das weiß ich. Schließlich habe ich ja die Patronen aus dem Revolver genommen. Ja. Aber du wolltest es unbedingt tun. Selbst auf die Gefahr hin, dass du mich verlierst. Du konntest wählen zwischen ihm und mir. Und du hast dich für ihn entschieden. Und das ist es, was ich dir nie verzeihe. Morgen um diese Zeit sitze ich im Flugzeug, ganz allein und mit gebrochenem Herzen. Ich werde versuchen zu schlafen. Es wird mir nicht gelingen. Übrigens wird das Flugzeug vielleicht abstürzen. Margret. Nach allem, was ich erlitten habe, wird es mir eine Lösung sein. Margret, wie kannst du? Nur um dir das zu sagen, war ich bereit, dich noch einmal zu sehen. Adieu, Fabrice. Nein, Margret, du. Margret! Keine Angst, das ist das Badezimmer. Sie kommt wieder. Oh Gott, die sind rührend, die beiden. Dumm sind sie. Und das soll Liebe sein. Entschuldigung, das war das Bad. Wo ist der Ausgang? Ich begleite Sie hinaus. Aber vorher möchte ich Ihnen noch etwas sagen. Erlauben Sie? Wenn Sie glauben, Sie können mich umstimmen, irren Sie sich. Das gebrochene Herz einer Frau kittet man nicht mit Worten. Ja, das weiß ich leider recht gut. Aber nach all den Aufregungen wird Ihnen ein Glas Champagner bestimmt nicht schaden. Ich schwöre, ich halte Ihnen keine Moralpredigt. Ich weiß gar nicht, was Moral ist. Es täte mir nur leid, ein Mädchen, das trotz seines gebrochenen Herzens noch so reizend aussieht, nicht näher kennengelernt zu haben. Nur weil mein Sohn sich so idiotisch benommen hat. Moderne Mädchen sind für Komplimente unempfindlich. Ich sehe schon, das wird eine harte Partie werden. Mastü, zeige Fabrice nebenan meine Bilder. Ich bin überzeugt, dass ihr zwei geradezu aufregende Ansichten über moderne Malerei austauschen werdet. Also bitte, Fabrice. Ja, aber Sie täuschen sich schon wieder. Fabrice hat noch nie etwas von Malerei verstanden. Mastü noch weniger. Im Louvre musste ich immer den Raub der Sabinerinnen mit Fabrice anschauen. Interessiert er sich für die Sabinerinnen? Nein, für die Römer. Fabrice hat in der Schule zu sehr an die alten Römer geglaubt. Das hat ihn vergiftet. Aber ich dachte, Sie wollten mir etwas sagen. Ja, aber ich glaube, ich werde Ihnen zunächst ein wenig zuhören. Oh, das ist nicht schwer. Ich rede andauernd. Auch das mag Fabrice nicht. Er behauptet, man könne überhaupt nicht denken, wenn man fortwährend redet. Und ich behaupte das Gegenteil. Deshalb ist es besser, wenn jetzt alles ein Ende hat. Angenommen, Ihr Flugzeug stürzt nun nicht ab. Ich meine, nur einfach eine Annahme. Dann sind Sie in Südafrika. Wie viel Zeit werden Sie brauchen, um Fabrice zu vergessen? Ich habe nie angenommen, dass das Flugzeug nicht abstürzen könnte. Ja, immerhin, es kommt vor. Sie werden der Fluggesellschaft einen Prozess machen und sich das Ticket ersetzen lassen. Und dann? Sie können sich leicht über mich lustig machen. Glauben Sie, dass es so einfach ist, ein junges Mädchen zu sein? Ein junger Mann muss sich halb umbringen, ehe die Leute, die in ihren Bürosesseln schlafen, ihm zugestehen, dass er jemand ist. Für so ein kleines Mädchen genügt es, dass sie sich die Haare hochsteckt und eintritt. Glauben Sie nicht, dass auch das zum Verzweifeln ist? Was? Das Wohlwollen der Männer. Deshalb habe ich ja Fabrice geliebt. Bei ihm haben meine Mädchentricks nämlich gar nichts geholfen. Aber auf die Dauer ist es zu langweilig. Warum haben Sie Fabrice geliebt? Er war arm. Er verachtete das Geld. Und er war immer traurig. Papa ist zwar magenkrank, weil er nie weiß, ob er eine Milliarde dazu verdient oder im Gefängnis landet. Mhm. Aber meine Brüder und Mama sind immer lustig. Wie schön. Und deshalb schien mir der Ernst, ja selbst die Langeweile von Fabrice, ein so amüsantes Abenteuer. Wir wollten fliehen, arm sein und mit allem Ernst unser Leben gestalten. Anstelle eines neuen Kleides hätte ich ein Lexikon für ihn gekauft. Jedes Mal, wenn ich gern ausgegangen wäre, hätte er ein neues Kapitel studiert und ich hätte ihm seine Notizen auf der Maschine getippt. Ja, und dann nach seinem Staatsexamen wären wir ans Ende der Welt gegangen und hätten kranke Neger geheilt. Mm. Ja, das erschien mir vornehm im Vergleich zu diesem Taubenschlag bei uns zu Hause. Aber? Fabrice ist mir mit seiner Ehre heute Abend mehr auf die Nerven gegangen als sonst. Und jetzt frage ich mich, ob ich nicht doch wie alle anderen Mädchen bin und nicht besser wieder in unseren Taubenschlag zurückkehre. Vielleicht ist es schließlich sogar ganz lustig, wenn man andauernd unverdient gute Noten bekommt. Naja, und vielleicht ist auch das Glück etwas sehr Lustiges. Verstehen Sie das? Dass Sie doch alles verstehen?